So, einen wunderschönen guten Abend. Es ist Dienstag, der 29.11.2016, 20 Uhr und eine Minute. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur Sitzung des Team Polgef an diesem wunderschönen und saukalten Abend. Lasst uns dann schon mal anfangen. Hat irgendjemand was Organisatorisches? Das sieht jetzt nicht wirklich so aus. Dann gehen wir weiter zu den laufenden Projekten. Da geht's erstmal los mit den bundesweiten Themenwochen und Michael Berndt. Herzlichen Glückwunsch übrigens, Michael, zum Platz 1 auf der Kandidatenliste. Ja, danke. Nehme ich gerne entgegen. Zur Themenwoche. Wir haben das jetzt mit Patrick Breyer abgestimmt. Wir werden am 15. Dezember das Infomumble machen zur nächsten Themenwoche über die Videoüberwachung. Zeit steht zur Verfügung, hat auch Material zur Verfügung gestellt, so dass wir das zeitlich, denke ich, alles gut vorbereiten können. Und wir bereiten auch jetzt schon den Einladungstext an die Mitglieder für diese Mumble-Veranstaltung vor. Da ist dann die Frage an den Bufo, wie wir das jetzt dann auch verteilen können, rein technisch. Ich denke, der Text steht von Stefan morgen oder übermorgen zur Verfügung und könnte dann verteilt werden. Ja, die Sache hat den Haken, dass der Bufo heute nicht kann. Aber wir werden dann zusehen, dass wir das auch dorthin bekommen. Jetzt. Jürgen? Hi. Nee, ich bin der Christoph, sorry, wir sind hier gerade in der Projektgruppe Wahlkampf-Orga. Wir haben uns heute zusammengesetzt in Koblenz, haben die ersten Schritte bearbeitet, haben eine Timeline festgesetzt, haben organisatorische Sachen besprochen. Mach mal ein bisschen langsam. Ja. Also wie war das? Ihr habt eine Timeline festgesetzt? Wir haben eine Timeline festgesetzt, bis wann was fertig zu sein hat. Die wird natürlich öffentlich gemacht, aber wir haben die erstmal hier besprochen oder bearbeitet. Das Team Jürgen und der Rest, der von uns Bundesvorstand ernannt worden ist, war hier, es war noch der Kandidat der René dabei und noch ein, zwei andere Piraten, wo wir halt hier mal ein paar Sachen besprochen haben. Wir haben über die Thematik der Unterstützung der AVs der jeweiligen Länder gesprochen. Das haben wir, bis Februar muss das fertig sein als Timeline, habe ich jetzt hier mal stehen. Wie sammeln wir Unterstützerunterschriften, dann die Ansprechpartner der Länder, dann wer ist der Ansprechpartner Design? Bis wann muss das halt feststehen? Wahlprüfsteine. Ganz wichtig ist, die Termine verfolgen. Dann haben wir Daten der jeweiligen Top 5 Listenkandidaten der jeweiligen Länder. Dann haben wir die Plakate. Das war ein heißes Diskussionsthema. Moment. Aber das, ach, du schreibst mit. Achso, Entschuldigung. Können wir hier geben, da. Ja, dann lass sie doch schon. Dann das Videoteam, ein paar Spots zu machen mit Mirko und René und ein, zwei anderen Leuten. Dann brauchen wir ganz dringend ein Team Online-Kommentare, Verbreitungsteam. Da gibt es schon einzelne Personen, wie wir das machen wollen. Dann haben wir die Rahmenbedingungen der jeweiligen der Gruppe, was sie macht, das sind zum Beispiel Funktionen, dass es als Kommunikationsschnittstelle erfolgen soll. Wer ist es? Wer ist dafür zuständig? Vom Bufo? Vom Bufo bin ich und der Alex. Dann der Wahlprüfsteine macht der Thomas Gansko. Habe ich irgendwas vergessen heute? Flyer aus dem Michael. Flyer macht der Michael Behrendt als Ansprechperson, also die Texte, nicht die Designs. Designs erhoffen wir uns, dass von Pakis Seite noch was kommt. Dann Großveranstaltungen werden wir in Berlin eine Ansprechperson suchen. Da müssen wir gucken, ob es Gabriele vielleicht machen kann. Aber das ist erstmal mit großem Fragezeichen. Habe ich irgendwas vergessen? Dann gibt es eine geile Aktion, die die Rainer Pfälzer gemacht haben. Die haben Briefe losgeschickt mit der Bitte der Unterstützung. Briefe. Da waren also Brief und da war auch Unterstützerunterschriften mit der Bitte dazu. Und das hat eine relativ positive Resonanz gefunden. Da würde ich die anderen Landesverbände bitten, dass sie das kopieren und an ihre Mitglieder rausschicken. Das ist eine ganz einfache Sache. Wenn wir das vom Bund machen, bei 15.000 Mitgliedern kostet uns das so und so viel Geld. Und ich habe auch nicht alle Unterlagen. Aber die Länder sollten das aus meiner Sicht auch hinkriegen. So, habe ich irgendwas? Ja. Also wir haben eine ganze Menge gemacht und wir arbeiten die nächsten 2 bis 3 Tage noch hier in Koblenz. Da werden wir nächste Woche sicherlich noch was berichten. Sehr schön. Habt ihr denn da Fragen zu? Ja, mich wundert jetzt ein bisschen, dass nochmal über Flyer Design gesprochen wird. Denn mir ist auch so in Erinnerung, dass wir auf dem vorletzten Bundesparteitag ein Corporate Design beschlossen haben. Und ist das jetzt hinfällig? Das haben wir nicht gesagt. Das Corporate Design, das wird ja momentan bearbeitet, das sollte auch genommen werden. Aber es ist, glaube ich, noch nicht final. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Das war so mehr Schwerpunkt vom Paki. Es klingt jedenfalls sehr besinnlich bei euch. Wir sitzen in der Uni und neben uns ist eine Gruppe von Sängern. Deshalb. Wussten wir aber vorher nicht, sonst hätten wir einen anderen Raum gesucht. Oh, Leute. Danke. Okay, hat sonst noch jemand Fragen an unser Wahlkampfteam? Anscheinend nicht. Dann geht's jetzt frohsinnig erstmal weiter mit Wahlkampf NRW. Da scheint mir aber niemand da zu sein, oder irre ich mich? Jamasch hat auch irgendwas getwittert, dass er in Kommunalpolitik unterwegs ist. Dann hören wir da wahrscheinlich nächstes Mal was von. Geoff, machst du eventuell das Protokoll wieder? Ja klar, ich bin die ganze Zeit hier. Ja, ist okay. so, ich weiß nicht, doppelt Tarim kennt. Bitte? Nix. Ah ja. Wahlkampf Saarland. Ja, ich hatte Jörg auf Twitter angesprochen, der sagte, es gäbe nichts zu berichten. Jetzt steht hier in Hellblau vielleicht doch. Wer ist denn Hellblau? Thorsten Rieger. Ja, Hellblau bin ich. Hallo Hellblau. Ja, mach. Ja gut, ich weiß jetzt nicht... Wie sah es mit Jörg die letzten Wochen hier in den Teamsitzungen aus? Er war nicht unmäßig häufig da, deswegen hatte ich ihn angesprochen und er hat mir gesagt, er kann heute auch nicht. Na gut, er hat sich bei uns jetzt ziemlich zurückgezogen und begleitet auch die Wahlkampfgeschichte nicht, weil sie nicht seinen Vorstellungen entspricht. Ja, wir haben eine professionelle Werbeagentur beauftragt, findet jetzt die Tage auch ein Fotoshooting dafür statt mit unseren Spitzenkandidaten und ist ein komplett eigenes Konzept, was die ausgearbeitet haben, abgestimmt, sagen wir mal sehr integriert von den Plakaten über die Giveaways. Also quasi alles mal aus einem Guss. Und ja, wir stecken da halt dann einen großen Teil dessen, was wir an finanziellen Möglichkeiten haben, rein. War so nach dem Motto, wir haben keine Chance, also müssen wir sie nutzen. Okay, vielen Dank. Habt ihr Fragen an Thorsten? Das hört sich jetzt nicht wirklich so an, dann sind wir bei der Projektgruppe Wahlkampfanalyse Klausch. Ja, hallo. Guten Abend erstmal. Gibt eigentlich nichts viel Neues zu berichten. Ich hatte mir nochmal mit ein paar Kurzgeschlüsse. Ich denke mal eventuell zur Marina Kassel, dass man da nochmal ein Slot anmelden werdet, um das Ganze noch ein bisschen aufzuarbeiten. Aber ansonsten ist das ja schon über Jürgen und so relativ eingegangen jetzt, weil wir sind ja jetzt eigentlich schon in der Planung. Da kann man vielleicht mit der Analyse bloß noch ein bisschen nachsteuern. Aber der Rest, wie ich schon letztes Mal gesagt habe, sollten wir vielleicht jetzt das ganze Analyse im Grunde genommen zumachen und die Ergebnisse bzw. die Dinge, die da zusammentragen waren, sind irgendwie von Christos, was er da rumgeschickt hat und das Ganze, dass wir das jetzt einfach, diese Analysegeschichte im Grunde genommen in den Wahlkampf noch mit einfließen lässt und da vielleicht an ein paar Stellschrauben noch dreht. Ja, vielen Dank. Gibt's dazu noch Fragen? Frage nicht, aber vielleicht von meiner Seite noch an Jürgen und an Christos. Die Bitte jetzt, wenn ihr diese Ausarbeitung und diese ganze Geschichte, was ihr jetzt in Koblenz gemacht habt, dann vielleicht da eine kurze Rückmeldung, was so die Mails bei uns sind und auf was eigentlich die Präferenzen liegen, dass man das mit dem teilweise mit einer Analyse vielleicht mal etwas abgleichen kann und vielleicht guckt, wo vielleicht noch ein bisschen mehr Power notwendig ist und solche Dinge. Ja, haben wir auf jeden Fall unter Beobachtung und ich denke, wenn wir hier fertig sind, können wir noch mal kurz mit dir auch irgendwann reden, Klausch, und dann passen wir das zusammen. Okay, gut. Bundestagswahlkampf hatten wir schon. Polgef Berichte, ich lese es jetzt einfach der Einfachheit halber mal kurz vor. Christos hatte ja schon ausführlich erzählt, diverse Mumble-Budgetplanung, Versammlungsleitung auf dem LPT Brandenburg, Besuch der AV und des LPT NDS und in Düsseldorf in der Fraktionssitzung ist er gewesen und diverses Orga-Fu hat er erledigt. Das wird wahrscheinlich auch das zeitintensivste gewesen sein. Braucht ihn noch irgendjemand? Hat noch jemand Fragen? Okay. Gut, dann sind wir jetzt bei Baden-Württemberg. Ist da jemand da und möchte Dinge erzählen? Halt ich jetzt schnell. Möchtest du noch irgendwas von mir vom Bund haben? Oder war das jetzt, habe ich es vergessen? Ich habe dich schon vorgelesen. Das ist allerliebst, danke. Bitteschön. Astrid, ich würde dann ganz gerne hier weiterarbeiten. Ist das okay für euch? Oder? Das ist absolut okay, deswegen habe ich ja vorgelesen. Ach, super, danke euch. Viel Spaß bedeutet, euch. Bedeutet, Rheinland-Pfalz fällt heute auch aus, die Sachen, die stehen im Head. Und beim nächsten Mal dann umso mehr. Ich werde es gewissenhaft vorlesen, Jürgen. Dann viel Spaß euch und viel Erfolg beim Ausarbeiten. Danke, euch auch noch heute. Eine schöne Sitzung. Ciao. So, also Baden-Württemberg tut Dinge. Ich war in den üblichen Mumble-Sitzungen, habe ein bisschen was mitgeholfen bei der Orga der Marina Kassel wieder. Bin noch mit LV-Orga-Zeugs befasst. Das wird wahrscheinlich auch noch ein Weilchen dauern. Wir werden übernächstes Wochenende Vorstandsklausur haben. Danach wird wahrscheinlich dann ein bisschen der Turbo eingelegt. Irgendjemand Fragen an mich? Gut, dann geht's weiter mit Berlin und Franz Josef. FJ. Ja, hallo. Schönen guten Tag in die Runde. Bei uns war es jetzt auch nicht so viel im Moment. Ich bin auch selber noch ein bisschen verschnupft. Aber wir haben es jetzt geschafft, unsere AV mal zu terminieren. Ich hatte es ja schon angekündigt, leider wurde eben einheitlich befürwortet, es nicht mehr im Januar zu machen. Und wir haben jetzt den 25. März. Da sind die Räume auch schon reserviert. Das ist noch nicht beschlossen. Aber ich denke mal, dass, weil da die meisten jetzt erstmal zugesagt haben, wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit stattfinden. Räume haben wir reserviert wieder, wie oft in Berlin die Landesmitgliederversammlungen in jüngster Zeit in den Räumen des Neuen Deutschlands, am Franz-Mehring-Platz, an der Ostbahnhof. Also wenn jemand Lust hat, nach Berlin zu kommen und sich das anzugucken oder mitzumachen, kann man sich den Termin vormerken. Ja, vielen Dank. Hat jemand Fragen an Franz Josef? Das hört sich nicht so an. Dann sind wir jetzt bei Brandenburg. Da ist der Polgef momentan aus privaten Gründen nicht verfügbar. Gibt es irgendjemanden, der noch Dinge erzählen möchte? Das hört sich nicht so an. Bremen ist entschuldigt. Der Alex hat mal wieder... ja, es ist nicht Stadtrat, aber ihr wisst schon, Kommunales. So, dann wären wir bei Hamburg. Ist jemand aus Hamburg da? Die tun also Dinge. Ja, Michael ist da. Erzähl mal aus Hessen, bitte. Ja, im Endeffekt machen wir gerade die Orga-Sachen noch und bereiten uns auf den Landesparteitag vor, wo wir auch wieder Vorstandswahl haben und dementsprechend läuft halt nicht viel. Auch an thematischen Sachen nicht. Ja, wird ja auch bald Weihnachten, ne? Das kommt noch dazu, ja. Okay, hat jemand Fragen an den Michael? Auch das hört sich jetzt nicht so an. Mecklenburg-Vorpommern, ist Dennis Klüver da oder jemand, der von dort etwas erzählen möchte? Dann tun die auch Dinge. Nordrhein-Westfalen habe ich eben schon gesagt, der Manfred ist auch wieder in kommunalen Dingen unterwegs und somit entschuldigt. Rheinland-Pfalz, da hat Jürgen reingeschrieben, dass er heute nicht da ist. AV für Direktkandidaten und Mitgliederaktivierung, das sind wohl die Dinge, die momentan laufen. Im Saarland hat mir, wie gesagt, Jörg Aweiler gesagt, dass er heute nicht kann. Thorsten, magst du den Rest berichten, bitte? Ja gut, wie schon gesagt, halt eben Vorbereitung Landtagswahlkampf sind jetzt im Moment halt verstärkt dadurch auch Podiumsdiskussionen, an denen wir teilnehmen, an denen wir manchmal auch unter den Tisch fallen gelassen werden, wie wir dann irgendwann mitbekommen. Und ja, ansonsten halt haben wir im Moment eine verstärkte Pressearbeit, dass wir halt, sage ich mal, jede Woche versuchen, 2 bis 3 Pressemitteilungen zu machen, dass wir halt auch insgesamt eine stärkere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit haben, was halt teilweise eben von Seiten jetzt von unserer Landtagsfraktion zu manchen Themen, die halt mehr die Partei selber sich drauf beziehen, vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist in letzter Zeit. Okay, dankeschön. Habt ihr Fragen an den Thorsten? Das hört sich jetzt nicht so an. Dann mache ich jetzt mal einen Sammelaufruf. Ich habe Niedersachsen vergessen. Wo wart ihr denn bitte? Ja, ich habe mich schon gewundert. Keiner hört mir zu. Hört ihr mich? Ja, ganz ausgezeichnet. Entschuldige bitte, Adam, ich habe dich schlicht übersehen. Ja, ignoriere, ich weiß schon. Auf jeden Fall gibt's von uns auch nicht allzu viel zu sagen. Wir hatten ja Landesparteitag bzw. Mitgliederversammlung am Wochenende. Die Landesliste für Bundestagswahl ist klar aufgestellt, 7 Kandidaten lang. Das hat alles hingehauen, wunderbar. Wir haben einen neuen Genseck. Da kann vielleicht Thomas dann nochmal was dazu sagen. Vor allen Dingen zum nächsten Punkt. Das Landtagswahlprogramm. Ja, da haben wir ein kleines Problem. Wir hatten eigentlich eins, beziehungsweise Ein ganz Kopfschuss sozusagen, sehr detailliertes, wunderbares, das wurde von der Landesmitgliederversammlung den leicht abgelehnt und jetzt haben wir gerade so ein leichtes Patt und müssen uns was Neues einfallen lassen. Aber da kann vielleicht Thomas eher was dazu erzählen, weil ich bin da vielleicht nicht diplomatisch genug. Ich bezweifle, dass ich diplomatisch genug bin, aber erstmal zum neuen Gensek. Das ist der Jens Berwing, der bei uns hier auch schon die Mitgliederverwaltung gemacht hat und auch weiterhin machen wird, der allerdings leider aufgrund der Tatsache, dass er nicht wusste, dass er gewählt wird, nicht zum Verwaltungstreffen kommen kann und da schon anderweitig terminiert ist. Da schicken wir unseren Angelo Periello hin, der auch schon unseren Schatzmeister im Schatzmeisterclub vertritt und dementsprechend auch die Schatzmeisterebene zumindest dann beim Verwaltungstreffen machen wird. Ob wir auch noch jemanden finden, der dann die MV-Ebene vertreten kann, das steht noch aus. Was das Landtagswahlprogramm betrifft, ich glaube, das Wiki funktioniert immer noch nicht, sonst könnte sich jeder mal den entsprechenden sogenannten Like-Antrag durchlesen und sich dann selber ein Urteil darüber machen, inwieweit da wohl all das, was auf vergangenen Mitgliederversammlungen beschlossen wurde, auch wohl in Zukunft in dem Einzug haben wird, was jetzt die Grundlage sein soll. Das sind nämlich 5 Oberbegriffe mit jeweils maximal 10 Unterpunkten. Ich persönlich habe so meine leichten Zweifel daran, dass man innerhalb von 50 Unterpunkten, die es ja dann sein werden, roundabout 220 Beschlussinhalte, die Grundlage für das Wahlprogramm 2013 waren und nach wie vor Gültigkeit besitzen, plus dem, was auch in den letzten 2 Jahren dazugekommen ist, tatsächlich widerspiegeln kann. Aber das wird sich im Bearbeitungsprozess zeigen und dann sehen wir mal, was dabei rauskommt. Und ein Beschluss einer Mitgliederversammlung muss ja nicht immer endgültig sein. Es wird wahrscheinlich im Februar eine weitere geben, bei der wir dann auch unsere Landesliste zur Landtagswahl 2018 aufstellen, damit wir gleichzeitig mit den Bundestagsunterschriften sammeln, auch Landtagsunterschriften sammeln können. Und dann wollen wir mal schauen, wie es zu dem Zeitpunkt dann darum bestellt ist. Und vielleicht lässt sich die nächste Landesmitgliederversammlung ja auch wieder auf eine andere Art von Risiko ein. Nämlich, wie hat es Adam eben so schön gesagt, das Risiko, das ganze Programm zu nutzen. Okay, hat dann noch jemand Fragen an die Niedersachsen? Fragen, nicht nur eine Bemerkung. Macht's doch so, wie wir es in Hessen gemacht haben, das Programm resetten und das Isländische übernehmen. Ja, das kann man natürlich machen. Allerdings wird das nicht so wahnsinnig viel weiterhelfen. Also ich habe dann auch bei der LMV mal einen Vergleich von Netzpolitik Org vorgetragen, die ja liebend gerne, die Rheinland-Pfälzer wissen das, glaube ich, Wahlprogramme einfach mal so vergleichen, ohne weiter zu hinterfragen, was da noch zugehört. Und da war dann gleich in der Überschrift drin, alle Parteien beschäftigen sich eigentlich mit netzpolitischen Themen, aber der Teufel steckt im Detail. Und da denke ich mal, braucht es eben nicht nur dort, sondern auch in anderen Themenbereichen schon detaillierte Beschlüsse und Darstellungen, um dann tatsächlich auch für derartige Fachpublikationen oder Fachauswertungen etwas zu haben, was nicht dagegen spricht, dann in der Außendarstellung nebenbei auch ein quasi Best-of zu haben. Und möglicherweise auch eine Art isländisches Programm. Wobei, wenn ich das richtig verstanden habe, war das ursprüngliche isländische Programm zwar genommen, aber ist ja zwischenzeitlich dann auch ein wenig ausgebaut worden. Ja, das haben wir vor anderthalb Jahren gemacht. Und da haben wir, wie gesagt, das kurze genommen. Das passt im Endeffekt auf 2 DIN A4 Seiten. Und da kannst du alles draus herleiten. Ja, eben. Unser eins kann das draus herleiten. Die Bubble, die kann das. Aber ob das auch derjenige kann, der es in die Hand bekommt und eben danach sucht, wie stehen wir zu einer Katzenschutzverordnung, einer landesweiten, oder wie stehen wir tatsächlich zu einer bestimmten Art der Umweltpolitik. Natürlich, man kann nicht immer alles in eine Beschlusslage packen, aber was einem so einfällt, was man reinpacken kann, das kann man vielleicht auch nutzen. Ja, Leute, ihr seht schon, wo das Problem liegt, nämlich der Teufel, wie immer, liegt im Detail. Wir haben natürlich genau diese gegensätzlichen Positionen, weil nämlich das isländische Programm, das genau von denen favorisiert wird, die gegen das ganzkopfsche Programm waren, bei uns teilweise auch recht publik ist. Aber jetzt müssen wir gucken, dass wir da irgendwie so eine Zwischenlösung finden. Also nur isländisch reicht nicht, aber ganzkopf ist zu exzessiv. Und wir müssen da irgendwie was Neues erfinden bzw. entwickeln, das halt irgendwo dazwischen liegt vielleicht und beides beinhalten kann. Und da fangen wir uns gerade erstmal an, Gedanken zu machen. Leider ein bisschen spät. Ich habe eine Wortmeldung von Michael Berndt. Ja, danke. Ich hoffe, du bist nicht böse, wenn ich gerade Niedersachsen intern kurz was abklären muss. Und zwar, Adam, kannst du im Anschluss mit Thomas zusammen nochmal in eine Dreiergruppe kommen, wegen der PM zur AV? Jo, mach mal einen Dreier. Okay. Gut, dann fürchte ich auch, dass das jetzt, denke ich, schon ausführlich genug war. Oder hat noch jemand Fragen? Und das hört sich nicht so an. Masch ist wohl immer noch nicht da. Da hatte ich ja auch schon alles. Gut, Sammelaufruf Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein. Ist da jemand da? Das hört sich jetzt nicht so an, aber für Thüringen hat Klausch was reingeschrieben. Klausch, bitte. Ja, danke nochmal. Wir haben mittlerweile in der FOSI wurde beschlossen, die AV am 18.02.2017 zur Bundestagswahl durchzuführen. Das war das Ergebnis von einer Lime-Survey-Umfrage, wo drei Termine angeboten waren. Dabei haben wir wurde dann leider festgestellt vom Laufe, dass der dritte Termin, der noch später gelegen wäre, der die meiste Zustimmung hatte, aber genau bereits in die Faschingszeit reinfällt und da wahrscheinlich keine Örtlichkeiten zu bekommen sind. Deshalb hat man sich für den mit der zweitmeisten Zustimmung, also 18.02. Entschieden. Und es wurde gleichzeitig beschlossen bzw. daran gedacht, da Thüringen ja mittlerweile auf 8 Wahlkreise zusammengeschrumpft ist von 9, eventuell auch für alle Direktkandidaten Wahlkreise gleich mit einzuladen, damit man auf der AV gleichzeitig auch die Direktkandidaten küren kann. Hört sich sinnig an. Vielen Dank, Klaus. Hat jemand Fragen an Klaus? Auch das klingt nicht so. Dann wären wir jetzt erstmal durch die Länder und es geht mit den Themenbeauftragten weiter. Thomas, ich habe deinen Hinweis durchaus gelesen und werde ihn freundlichst weitergeben. Dann gehen wir jetzt weiter zur Sozialpolitik und Gernot, schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend zusammen. Zurzeit gibt es bei uns nicht viel zu berichten. Das habe ich auch so im Pad geschrieben. Die Termine habe ich auch ins Bett geschrieben. Das war's auch schon von meiner Seite. Wenn Fragen sind, dann gerne. Ja, hat jemand Fragen? Keine Frage, aber kleine Bitte, Gernot, nach der Sitzung, wenn du noch 2 Minuten Zeit hättest, dass wir uns kurz unterhalten könnten. Ja, gerne. Gehen wir dann in einen anderen Raum? Ja, können wir machen. Können wir aber auch öffentlich machen. Ist okay. Zwar was halb Privates, aber hat mit BGE zu tun. Ja, ich würde dann gern weitermachen, wenn ich darf. Okay. Gut, Wolf ist anscheinend nicht da, aber Michael ist da mit Energiepolitik. Michael. Ja, nur kurz der Hinweis, nächste Woche Dienstag, ich werde es auch nicht schaffen, vermutlich hier in die Sitzung, haben wir in Aurich eine Energiewende-Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich habe mich mit unserem Regionalvorsitzenden vom BUND schon ein bisschen verabredet, dass wir uns vielleicht da die Bälle ein bisschen zuspielen, weil wir hier extreme Diskussionen haben, ein bisschen zu rechtlichen Schritten, die inzwischen eingeleitet werden. Es wird sicherlich ganz spannend. Ich werde dann natürlich gerne im Nachhinein darüber kurz berichten. Vielen Dank. Okay, gibt's Fragen an Michael? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Datenschutz, Queer, irgendjemand da? Sieht nicht so aus. Bildung, Forschung, Wissenschaft, gibt es nichts Neues. Michael, dann gebe ich dir auch kein Mikro dafür, weil das reicht ja so. Außen- und Sicherheitspolitik, noch immer an der Abschlussarbeit dran. Ich vermute, das bezieht sich auf Björn. Ja. Aber da könnte dann ja der Alex auch mal vorbeikommen bei passender Gelegenheit. Der hat sich allerdings via Twitter entschuldigt, also auch noch ein Reminder. Das ist sehr schön, dann schreiben wir das auch rein. Gut, Drogen- und Suchtpolitik, wer hat jetzt gepennt und Andreas nicht Bescheid gesagt? Sagt mal bitte jemand. Ach, da bist du ja. Dann erzähl. Drogen- und Suchtpolitik habe ich gehört, Namen zusammen. Ich auch. Ich habe Drogen- und Suchtpolitik gesagt und ihr solltet euch die Ohren waschen. Okay, ich habe zwei Zeilen direkt mal ins Protokoll geschrieben. Ja, wir machen weiterhin unsere wöchentlichen AG-Sitzungen. Ich hatte vorletztes Wochenende ein Date in Augsburg. Hab da einen Vortrag gehalten für die Piratenpartei in Sachen Prävention. Werde am 13.12. in Münster einreisen in Sachen Modellprojekt Cannabis. Und zwar soll da eine kommunale Lösung diskutiert werden. Was auch in Düsseldorf passiert am 7. Dezember, bin ich auch angemeldet zu, muss ich aber leider absagen, all dieweil ich in Berlin sein werde. Dort im Hanfmuseum bin ich eingeladen. Da denke ich, werde ich mich noch mehr vernetzen. In Düsseldorf wird aber auch eine Piratin da sein und hoffentlich uns gebührend vertreten. Das war es eigentlich von meiner Seite aus. Ich könnte jetzt noch ganz viel erzählen, aber vielleicht hat jemand Fragen. Genau, das wäre doch mal schön. Habt ihr Fragen an den Andreas? Weißt du, wie weit Düsseldorf ist? Nicht wirklich, soweit ich weiß, und ich warte da eigentlich auf Infos, die sollte ich aus Düsseldorf bekommen, weil ich eventuell an der Podiumsdiskussion teilnehmen sollte, aber ich habe, wie gesagt, auch keine Infos bekommen. Ich glaube, da gibt es zumindest mal eine Machbarkeitsstudie und das heißt, die haben da Geld in die Hand genommen. Alles Weitere, wie gesagt, das ist ein Fachtag in Düsseldorf, der beginnt ziemlich früh, vormittags, und jeden, der interessiert ist, dem kann ich nur wärmstens empfehlen, daran teilzunehmen. Soweit ich weiß, sind da noch Plätze frei. Also das lohnt sich, wer sich, wie gesagt, um Modelllösungen für Cannabis im kommunalen Bereich interessiert. Also selbst Köln, die diesen Antrag vor anderthalb Wochen auch von der Piratenpartei unter anderem gestellt hatten, haben auch, die SPD hat da auch mit dem Fokus auf Düsseldorf erstmal verschoben. Okay, vielleicht können wir so verbleiben, dass du mir und was zukommen lassen kannst, wenn in Düsseldorf tatsächlich was Spruchhaltes vorliegt, weil natürlich möchte ich hier in Niedersachsen Vorreiter sein, über meinen kleinen Bezirksratmandat sowas auch in Hannover zu etablieren. Sehr gerne. Okay, weitere Fragen? Gut, dann sind wir mit den Themenbeauftragten durch und dieses Pad könnte durchaus in Zeile 192 wieder zurückkorrigiert werden, Michael. Gut, Input der Themenbeauftragten. Gibt es da irgendwas? Eigentlich nicht. Wir sollten uns nur mal langsam zusammensetzen wegen dem Treffen PolGF Themenbeauftragten, dem RINAF-Treffen, dem zweiten. Okay. Gut. Geoffrey, du machst mich irre hier. Gut, dann sind wir bei Top 5 und da hat FJ was reingeschrieben. Erzähl, dieweilen werde ich wieder mal wieder gerade und konzentriere mich. Oh, Entschuldigung, alles klar, danke. Also ich will das nur ganz kurz machen. Es ist so, dass wir haben ja in Berlin sehr viele Piraten auch an die Linke verloren. Und da kocht zurzeit, das ist nicht nur bei denen so, das ist auch so, auch den natürlich so Thema Netz hoch. Ich wollte da mal kurz erzählen, weil ich Visionen verfolgt habe von Netzpolitikern der Linken, die jetzt über den Koalitionsvertrag sprechen, aktuell in Berlin. Und ich habe so ein bisschen Sorge, das ist jetzt vielleicht erstmal Berliner Thema, dass sozusagen, wenn wir da nicht schleunigst gegensteuern, die Deutungshoheit im Bereich Netzpolitik komplett von links und grün übernommen wird. Da geht es jetzt zum Beispiel auch um Positionierung zur Quellen, Telekommunikationsüberwachung, quasi Staatstrojaner und solche Dinge. Und ich wollte es mal in den Raum werfen, dass wir, weil ich immer wieder Leute treffe, die mich ansprechen, auch auf unsere ursächlichsten Themen, die wir ja hatten, mit denen wir angetreten sind 2011 als, ich sag mal so, die Internetpartei, dass wir dann die auch nicht vernachlässigen sollten. Und ich merke, in Berlin wäre es gut, dagegen zu steuern. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, aber ich wollte nur mal darauf verweisen, dass ich denke, das ist auch deutschlandweit überall so, die Parteien sich da jetzt gerade sehr drauf stürzen und wir Piraten da sehr ruhig sind, vielleicht zu ruhig sind im Moment. Dankeschön erstmal für den Beitrag. Ja, gibt's dazu Anregungen, Kommentare, Fragen? Ja, ich mag es ja kaum sagen, aber kann es sein, dass uns vielleicht ein Großteil unserer tatsächlichen Netzpolitiker so ein wenig abhandengekommen sind? Also praktisches Beispiel. Unsere Landesregierung hat vor ca. 2 Wochen einen netzpolitischen Leitfaden herausgegeben, bei dem ich dann auch mal dazu aufgerufen habe, den doch mal sich vorzunehmen, entsprechend zu kommentieren und da etwas jedenfalls zu schreiben. Und die Reaktion war ausgesprochen übersichtlich, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und man sieht es ja auch hier, so richtig viel kommt auch nicht an Input vom Themenbeauftragten für Datenschutz oder Ähnliches. Gut, Patrick hat jede Menge anderes zu tun, das sei ihm verziehen. Aber haben wir überhaupt noch irgendwo einen konkreten Ansprechpartner für Digitalpolitik insgesamt? Wir haben eine AG Digitalisierung, die ist relativ neu. Und mit denen werde ich dann auch nochmal reden, dass von denen auf jeden Fall regelmäßig einer mit hierher kommt. Also das fände ich total toll, wenn die im Mumble tagen, würde ich mich auch gerne einklinken. Ich bin eben leider nicht so der richtige Netzpolitiker. Ich denke, das trifft genau den Punkt, was du sagst, Thomas, die Leute sind eben leider weg und genau deswegen fehlt uns da eine ganz große Kompetenz. Ich bin bereit, mich da ein bisschen einzulesen und einzuarbeiten, auch von Berufs wegen, weil ich ja auch an der Uni sehr viel mit Digitalisierung arbeite. Aber ich denke, wenn es eine AG gibt, ist das schon mal eine hervorragende Sache. Und ja, wenn ihr gerade noch wisst, wann die das nächste Mal tagen, sonst werde ich einfach mal im Wiki stöbern, wenn es wieder läuft. Ja, Uwe, du bist ja da. Wenn du das eventuell mal erzählen könntest, sobald der Christoph fertig ist. Ach so, ja, nee, ich wollte auch bloß da drauf hinaus. Okay, Uwe, erzähl. Ja, sorry, ich bin da gerade richtig bereit. Ich habe es noch am Rande mitbekommen. Nächste Sitzung der AG Digitalisierung ist am 12.12. 21 Uhr. Ist auch im Mumble-Kalender eingetragen. Müsste auch dann hier, wenn man Mumble aufruft, sehen. Wiki ist aktualisiert. Und jeder, der Lust und Interesse hat, ist herzlich willkommen. 12.12. wie viel Uhr? 21 Uhr. Ja, klasse, vielen Dank. Tausend Dank. Michael. Ja, ich bin jetzt leicht irritiert. Ich weiß nicht, ob bei mir oder woanders ein Missverständnis vorliegt. Thomas, das, was du angesprochen hast, dieser digitale Leitfaden, oder so ähnlich nennen sie es, glaube ich, der ist doch in einem Konsultationsverfahren und es gibt etwas Zeit, sich dazu äußern. Und genau, wir haben diese neue AG Digitalisierung, die im Moment mit Stefan zusammen auch an den Texten für die Themenwoche Videoüberwachung arbeitet. Und ein Abgleich mit dem digitalen Kompass aus Schleswig-Holstein und diesem Leitfaden und so, das ist schon geplant. Ich habe das ja auch mitbekommen. Also ich glaube, du musst da diese Angst nicht haben. Ich bin freudig überrascht. Okay, gibt's dazu noch mehr? Ja, vielleicht eine kurze Anmerkung, wenn ich darf. Aber logisch. Dankeschön. Also ich denke, gerade jetzt in der Zeit, wo zum Beispiel, ja, wie auch immer man das jetzt nennt, also ich möchte mich jetzt nicht um den Begriff streiten, das ist mal Cyberattacken, auch wenn das sehr umstritten ist, der Begriff bei den Piraten, in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind durch solche Vorfälle wie den Telekom-Ausfall und alles, was damit verbunden ist, also quasi das tägliche Leben betroffen ist mit Telekommunikation, mit Entertainment, Fernsehbereich, mit allem Möglichen, was irgendwie leitungsgebunden übers Internet läuft, können wir diese Chance, glaube ich, ganz gut nutzen und da uns wieder profilieren und zeigen, dass wir eigentlich die Netzpartei sind und mit Sicherheit nicht die Linken. Also wenn ich mir die Linken hier angucke, die würden am liebsten ihre Anträge noch in Steintafeln meißeln. Und ich denke, da sollten wir ansetzen, weil ausgegeben ist, dass tatsächlich sich irgendeiner für Netzpolitik, für Digitalisierung der Gesellschaft, wie auch immer man das bezeichnet, interessiert, war das immer so ein abstrakter Begriff. Und dann, wenn die Leute persönlich in ihrer Lebensführung betroffen sind, dann könnte man wirklich Aufmerksamkeit damit erregen. Okay, vielen Dank. Uwe? Ja, weil es gerade angesprochen worden ist, eine kleine Klarstellung, die AG Digitalisierung ist nicht die AG Netzpolitik und die AG Digitalisierung ist auch nicht die AG Datenschutz. Ein bewusster Hinweis, wie gesagt, wir sind also nicht in die gänsefüßchen Rechtsnachfolge der Netzpolitik eingetreten. Es gibt zwar eine ganze Menge Überschneidungen, aber es gibt auch Themen, die grundsätzlich normalerweise in der Netzpolitik bearbeitet werden sollten, unabhängig davon, ob die entsprechende AG besteht. Okay, vielen Dank. Noch weitere Kommentare, Anmerkungen, Fragen dazu? Ja, ich kann das mit der Linken nur bestätigen. Also netzpolitisch, netzbezogen jetzt im weitesten Sinn sind die Leute ja nun bei Weitem nicht. Ich bin gerade dabei, meinen Koalitionspartnern im Stadtrat der Stadt Hannover, also von der Linken, den Gebrauch der Pets beizubringen. Und ihr habt keine Ahnung, wie schwierig das ist. Oh my God. Dankeschön. So, weitere Kommentare, Anmerkungen, Fragen? Das hört sich nicht so an. Ja, dann kommt jetzt so die Schlusssequenz. Informationen, Koordinatorenkonferenz findet immer wieder mal statt. Ihr findet das alles unter http://koordinatorenkonferenz.de. Thomas schreibt gerade rein, am Freitag sei die nächste. Dann Informationen der Landesverbände, die an Presse und Social Media gehen sollten, bitte mit Ansprechpartner eintragen. Steht hier jetzt noch mit drin. Wir haben da noch so das Problem, dass gestern unser Presseteam gesagt hat, sie möchten irgendwie nicht mehr so gerne weitermachen ab dem 7.12. Ich weiß nicht, ob ihr es alle mitgekriegt habt. Ich gehe mal davon aus, dass unser Bundesvorstand schon dran arbeitet. Von daher wird man sicherlich an diese drei Mailadressen SG Online Redaktion, SG Social Media und SG Website sowie SG Presse Dinge schicken können. Es kann aber sein, dass es zu Verzögerungen kommt. Und dann wäre da noch die Marina Mambel. Die nächste findet am 15.12.2016 um 20 Uhr im NRW Mambel statt. Das ist im Prinzip eine Mambel-Fortsetzung unserer Präsenzveranstaltung Marina Kassel, wo man sich jeden 15. eines Monats treffen kann und sich dann eben auch mit den Kollegen in den Ländern vernetzen kann. Und dann hätte ich da doch noch eine Wortmeldung von Michael Berndt. Bitteschön. Ja, danke. Die Bitte, das ist ja die Stunde vor dem Infomumble zur Themenwoche Videoüberwachung, dass ihr doch dann komplett rüberkommt in den dicken Engel. Ja, kann das bitte noch jemand dazu schreiben? Und in die Zeile 219? Ja, Adam? Und Michael und Thomas beim Papagei im Dreiergespräch gleich hinterher, ne? Genau. Ja. Geoffrey, Thomas, Gaul, schreibt ihr das bitte noch ins Pad? Jawohl. Dankeschön. So, damit ist dieses alles jetzt abgearbeitet. Wenn jetzt nicht noch jemand Famous Last Words hat, schließe ich die Sitzung. Hat Michael Berndts Wortmeldung schon stattgefunden, die noch im Pad steht? Ja. Okay, dann ist es jetzt 20 Uhr und 47 Minuten. Ich schließe hiermit die Sitzung, bedanke mich bei allen Polgefs und Themenbeauftragten und den Teammitgliedern, die da waren, und bei den Zuhörern für Input und Lauschen. Vielen Dank, ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Danke, ebenso. Danke.